Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines Ich war im Supermarkt einkaufen Aushilfs-Jedis. Aktuell gibt es durch die WM 2018 eine Aktion in einem Supermarkt. Man bekommt für den Warenwert 10 Euro an der Kasse komische, suspekte Fußballbildchen. Und diese ominösen Fußballbildchen sind beliebt bei Kindern. Entsprechend lungern die in diesem Supermarkt tatsächlich rum und betteln einen, wenn man denn gerade so seine Waren einpackt, an und sagen, ja, hallo Fußballbilder. Interessanterweise, Muttis, die natürlich da sind, sagen definitiv nein, denn die Fußballkarten sind entsprechend für ihre eigenen Kinder. Und andere Leute, die lassen sich meistens diese Bilder gar nicht geben. Ja, der Markt hat natürlich völlig versagt, denn er schmeißt diese Kinder nicht raus, sondern die waren da über Wochen am Betteln. Jetzt war ich heute tatsächlich dort einkaufen und siehe da, keine Kinder an der Kasse. Ich dachte schon, okay, sind die wohl glücklich? Als ich dann tatsächlich an der Kasse einen Warenwert von über 10 Euro hatte, merkte ich, okay, ich bekomme ja tatsächlich so eine komische Fußballkarte und fragte mal nach. Daraufhin sagten die, nö, ist aus. Also entweder die haben tatsächlich die Logistik nicht im Griff, sprich, die haben keine Karten mehr, was ziemlich seltsam ist, weil die Fußball-WM ist noch eine Weile und eigentlich sollte man es logistisch doch hinbekommen, dass so ein Supermarkt tatsächlich so im Aktionszeitraum mit diesen Karten ausgestattet ist. Müsste man meine Verbraucherzentrale fragen, ob das denn so in Ordnung ist. Oder die haben tatsächlich gesagt, nö, wir geben keine Karten mehr aus und haben sich so entsprechend der Kinder entledigt. Ich gehe fast von zweiterem aus, denn so schlecht kann die Logistik bei Rewe doch eigentlich nicht sein, dass die keine Karten mehr haben. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dann Gratulation, ihr habt's nicht im Griff. Als ich dann fragte, ob ich diese Karte bekomme, sagte die Dame auf jeden Fall, nein, sie hätte keine mehr. Daraufhin fragte ich, okay, dann hätte ich ja quasi jetzt ein Anrecht auf so eine Karte, bekommen aber keine. Daraufhin meinte sie, ja, ich soll mich an die Zentrale wenden, kann ich mit meinem Kassenzettel anfordern. Sie wollte mir allerdings nicht auf dem Kassenzettel schriftlich geben, dass sie mir keine dieser Karten ausgehändigt hat. Also sehr interessant. Müsste man tatsächlich mal der Geschichte hinterhergehen, weil, ja, ist ja durchaus Verbraucherverarsche, wenn man da tatsächlich Karten verspricht, die nicht gibt und dann natürlich noch an jemanden verweist, von dem man sie bekommen könnte. Ja, müsste man mal prüfen, bei Gelegenheit, vielleicht mache ich das ja tatsächlich. Aber ja, Kinder an Kassen nerven, Quengelware nach der Kasse, also jetzt neuerdings interessant. Und das soll es eigentlich auch schon für heute gewesen sein, aber ich habe noch ein kleines Goodie für alle Stuttgarter. Die Elite geht nämlich on Tour und zwar treten wir live auf bei euch im Wohnzimmer, entsprechend dieelite.org. Da einfach mal schauen, wir geben da so ein paar Infos. Für die Stuttgarter kann es interessant sein, für den Rest jetzt eher nicht, weil so weit fahren wir nicht. Und dabei sollte es gewesen sein. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Tschüss.